Abschnitt 59 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Geheimnisse des Salons Goldschmied, Teil 2. Das größte Geschäft brachte dem jungen Unternehmen der Aufmarsch der Truppen zum Kriege, dann aber ihr Zurückfluten und die Besetzung Prags durch die Preußen. Wie früher die sächsischen und österreichischen Offiziere Stammgäste des Nachtlokals im Gemsengässchen gewesen waren, wurden es nun die preußischen. Und es ist interessant zu erfahren, welch organisatorischen Einfluss die Preußen auf das keimende Leben dieses Hauses genommen haben. Während bisher die Annahme einer Einladung zum Tee-Tat-Tee von dem Geldbetrag abhängig gemacht war, den der Gast dem Mädchen oder dem Inhaber gesprächsweise zugesagt hatte, verlangten die Preußen nunmehr, dass diese echt österreichische Schlamperei abgeschafft und eine Einheitstaxe eingeführt werde. Zunächst wurde ein Betrag von 3 Gulden bzw. 1 Taler festgesetzt. Es war natürlich dem Ermessen des Gastes anheimgestellt, der Dame außerdem ein Geschenk zuzustecken. Klammer auf, am Wiener Kaiserhof wurde dies Strumpfgeld genannt, Klammer zu. Jedoch sollen die Preußen von diesem Rechte fast niemals Gebrauch gemacht haben, wenn man der alten Blagina glauben darf, die vom ersten bis zum letzten Tag bei Gogo Köchin gewesen ist, in diesen 53 Jahren viel geschaut und viel erlebt und viel Versuchungen an sich herankommen gesehen hat. Denen zum Trotz ist sie auch als Virgo Immatriculata eine Virgo Immaculata geblieben. Und bei ihren ehernen Prinzipien steht zu erwarten, dass sie ihre volle Unschuld draußen bewahrt hat, als sich der 70-Jährigen die Pforten endlich öffneten, um sich den anderen zu verschließen. Den Erinnerungen der alten Blagina, Wahrerin der Gogo-Tradition, ist es zu danken, dass der Besuch eines hohen Offiziers im Frauenhaus beim Carolinum nicht in Vergessenheit geriet. So schildert Blagina seinen Eintritt in das Freudenhaus. »Jo, Panetschku, er war in Zivil, aber alle haben ihn gleich erkannt. Nojo, so ein Kerl, er war so groß wie ein Kandelaber. Wissen Sie, die preußischen Offiziere sind aufgesprungen, wie wenn man ihnen die Rockschöße angezündet hätte. Da hat er zu ihnen gesagt, seine Worte habe ich mir gemerkt, jedes Wort und genau den Ton. Setzen's ihnen nur wieder, meine Herren. Das hat er genauso gesagt. Ich erinnere mich sehr gut. Aber die Herren sind alle stehen geblieben wie...« Klammer auf. Hier gebrauchte Jungfer Blagina einen Vergleich, der nicht wiederzugeben ist, Klammer zu. Und dann hat der General gesagt, »Ich bin ja auch nicht von Holz.« Und nach einer Weile ist er aufs Zimmer gegangen, mit der Luise zuerst. Und dann ist er wieder heruntergekommen und hat mit der Pepcha gesprochen. Die war ganz außer sich vor Respekt und hat ihm immerfort Herr Oberkommissär gesagt. Und dann ist er mit der Pepcha hinaufgegangen und dann mit der Ophelia. 6 Mal war er auf dem Zimmer und die Offiziere haben die Augen aufgerissen, wie er immer wieder hinaufgegangen ist und heruntergekommen. Schon vom Treppensteigen hätten einem anderen die Beine wehtun müssen. Wir haben ja so hohe Stufen. Aber er ist gestiegen, wie wenn er 20 Jahre alt wäre. Und die Offiziere haben gesagt, der ist wirklich nicht von Holz, der ist ja von Eisen. Und alle haben gelacht. Am nächsten Tag waren sie wieder bei uns und haben nur vom Eisernen gesprochen. Und der Name ist ihm geblieben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Schade, ein so feiner Gast. 6 Mal war er auf dem Zimmer. Ein als noch ehrenvoller empfundener Besuch war, ein Menschenalter später der eines Erzherzogs, der als Oberleutnant bei den Lothringer Dragonern in Brandeis an der Elbe stand und oft nach Prag fuhr. Im Kreise seiner Kameraden im Hotel de Sachs kam er eines Abends um 11 Uhr ganz unvermittelt auf die Idee, sich das berühmte Nobelbordell anzusehen. Alle beglückwünschten ihn zu diesem Einfall und man brach auf. Merkwürdigerweise hatte die Polizei jedoch schon um 9 Uhr früh davon gewusst, dass um 11 Uhr nachts seine kaiserliche Hoheit den ausgefallenen Vorschlag machen werde und außer der ärztlichen Untersuchung die Chefarzt Professor Petschirka im Doktorzimmer bei Gogo an diesem Tage mit unendlicher Genauigkeit vornahm, wurde noch eine besonders hygienische Reinigung aller Lokalitäten durchgeführt. Zwei Detektive musterten jeden Eintretenden mit Inquisitorblicken darauf hin, ob er wirklich nur ein Bordellgast und nicht etwa ein politisch Unzufriedener sei. Um 11 Uhr schloss man die Tür des großen Salons. Über die Treppe kam eine Gesellschaft von Kavallerieoffizieren mit aufgeschlagenem Mantelkragen. Von da ab wurde die Hansi von den Stammgästen gefrotzelt, sie könne um den Titel einer Kammerlieferantin ansuchen. Herr Klein aber, im Tanzmeisterschritt den Saal inspizierend, bemerkte, der Titel gebühre ihm, denn er habe ja für den hohen Gast die Kammer beigestellt, den mit blauer Seide ausstaffierten Salon im zweiten Stock, der seither das Prinzenzimmer hieß. Die Zahl der hochgestellten Persönlichkeiten, Mitglieder von Regentenhäusern und von Regierungen, der Heerführer, die inkognito hier auf die Gemsenjagd kamen, ist Legion. Während des Weltkrieges im Jahre 1917 wurden Journalisten der neutralen Staaten, die von einem vom KUK-Kriegspressequartier veranstalteten Besuche in den Skoda-Werken über Prag zurückkehrten, nach einem Souper im Hotel Blauer Stern zu Gogo geleitet, wo für diese Nacht die strenge Sperrstunde aufgehoben worden war, und man führte ihnen, um ihre Sympathien für die österreichisch-ungarische Monarchie zu wecken, im türkischen Zimmer, erster Stock links, lebende Bilder vor. Die Bohème versammelte sich allnächtlich nach Kaffeehausschluss hier. Nicht jeder aber besaß den Betrag, der für die Zeche erforderlich war. Eine Tasse Kaffee wurde nicht serviert, sondern nur eine Portion. Ein Tablett, worauf die elegante Silberkanne und 5 Porzellantassen standen. Ob nun eine Gesellschaft von 5 Personen oder ein Einzelner kam, war gleichgültig. Man musste eine Portion Kaffee bestellen, die 4 Kronen kostete. Deshalb versuchte man immer, 4 Partner zu gewinnen und wartete an der Ecke der Eisengasse und des Gemsengässchens auf bekannte oder fremde Pilger, mit denen man eine freie Interessengemeinschaft schließen konnte. Die Prager Literaten waren mit den Damen des Hauses sehr befreundet. Da diese, die Damen nämlich, viel Geld und Zeit hatten, so ließen sie sich Bücher empfehlen und erlangten bald eine größere Bildung als ihre Lehrer, die ja doch zumeist nur Buchtitel, Autor und Verleger kannten. Angela war direkt literaturwütig, und jeder Schriftsteller, der ins Haus kam, musste in ihrem Stammbuch verewigt sein. Unter anderem fand sich darin die Unterschrift Christian Morgenstern unterhalb eines echt morgensternischen Gedichtes. Palmström bei Gogo. Palmström sucht, gleich anderen vielen, wie man, ohne zu verspielen, mittels Formel finden könnte, wie viel jeder, wenn er wollte, angenommen, dass er könnte, wie viel jeder zahlen sollte. Wie viel jeder, wenn er könnte, angenommen, dass er wollte, wie, wenn sollte, wollte, könnte, der Kaffee zu zahlen wäre. Pro Person, nach Recht und Ehre. Wenn der, der aufs Zimmer rennte und sich von den anderen trennte, der nun auszulassen wäre. Palmström beginnt zu dividieren. Er versinkt in den Papieren, er versinkt in dem Probleme. Wie viel wohl auf jeden käme, wenn, wie oben es notiert, während er noch dividiert hat, wohl nur damit er prahlt, hat ein anderer bezahlt. Palmström denkt, es ist genug, nimmt sich Hut und Stock und Rock, denn nicht an mehr, meint er Kämes, auf die Lösung des Problemes. Eine Spezialität des Lupanars in der Gemsengasse war die ausgezeichnete Musik. Viele Jahre lang spielte Weismann dort Klavier, der Komponist des populären Walzers Goldene Jugend und nachmaliger Freund des Königs von Rumänien. Nach ihm kam Golschewski, der tagsüber in Privathäusern zimperlichen Bürgermädchen Klavierstunden gab, ohne dass der Bruder oder der Vater einer seiner Schülerinnen ihn jemals verraten hätte. Sein Nachfolger war Madel, ein Virtuose. Der seltsamste aller berühmten Gäste der Maison Goldschmied war entschieden Gustav Mahler. Oft stürmte er um 4 Uhr nachts in derangiertem Anzug herein, setzte sich im japanischen Zimmer an das Klavier und begann daselbst, niemals den Eintritt eines Mädchens duldend, bis zum späten Morgen zu fantasieren und zu notieren. Es ist anzunehmen, dass er das Lokal aufsuchte, um daheim durch Spiel und Komposition Familie und Nachbarschaft nicht zu stören. Beim Morgengrauen bezahlte der Herr Kapellmeister, Klammer auf, so sprach man ihn an, hinter seinem Rücken aber nannte man ihn den Mischuggenen, Klammer zu, was er nicht getrunken hatte. 1 oder 2 Flaschen Sekt oder noch mehr. Je nachdem, wie vielen Gästen das Betreten des Separés mit dem Hinweis, dass es besetzt sei, verwehrt werden musste. Dramatisch war die Peripetie, die sich hier, ja, hier bei Gogo, im Leben des jungen Bierbrauersohnes Alfred Picaver aus Albany, Staat New York, vollzog. Mr. Picaver hatte 1907 eine Europareise unternommen und kam auf der Fahrt zu Frau Jäger-Wiltschek in Hallstatt, die während des Engagements ihres Gatten, des Tenors Jäger an der Metropolitan Oper, die Gesangslehrerin Picavers gewesen war, nach Prag. Sein einziger Prager Bekannter, der Hopfenlieferant von Picavers Vater, machte ihn mit einem anderen Bierbrauersohn bekannt, und die Free Man on the Bummel gerieten auch in die Goldschmiedewerkstätte der Prager Altstadt. Dem Amerikaner gefiel besonders die Mizi, und vielleicht, um ihr Herz zu erobern, sang er zur Begleitung des Herrn Madel die Mattinata von Leon Cavallo. Fraglich ist, ob Mizi ebenso hingerissen war wie ein Gast, der auf den breitschultrigen American zutrat, sich als Opernregisseur Trummer vom Prager Deutschen Landestheater vorstellte und sehr enttäuscht war zu erfahren, dass der begabte Sänger ein Industriellensohn sei, den die berüchtigten Gagen Angelo Neumanns schwerlich zur Änderung seines Berufes bewegen würden. Regisseur Trummer lud ihn ein, ihn am nächsten Vormittag im Theater zu besuchen, und Mr. Picaver versprach, bestimmt zu kommen. Kam aber nicht, dafür war er abends wieder bei Gogo. Anscheinend hatte die Mattinata gestern doch größeren Eindruck auf die Mizi gemacht, denn als ihr Sänger eintrat, stürzte sie auf ihn zu und blieb die ganze Nacht an seiner Seite, wie sehr auch andere Freunde sie herbeizulocken versuchten. Sie schmiegte sich an ihn, schwur ihm Liebe, bat ihn, sie nicht zu verlassen, nicht fortzufahren. Picaver begann wieder zu singen. Im selben Augenblick tauchten im Türrahmen 2 Männer auf, die bisher im kleinen Separé, Klammer auf, dem getäfelten, an den Salon angrenzenden Zimmerchen, dem Frisierzimmer gegenüber, Klammer zu, gesessen hatten. Der eine war Opernregisseur Trummer, der andere ein Herr in Pelz und Hut, das Taschentuch vors Gesicht gepresst. Das Lied war kaum zu Ende, als Regisseur Trummer den Sänger ins Separé bat. Dort wurde Picaver dem großen Angelo Neumann vorgestellt. Angelo Neumann, der sonst nicht einmal in einem Kaffeehaus erschien, weil er dies unter seiner Würde fand, Angelo Neumann war hierher in ein Bordell gekommen, denn es handelte sich um seine Passion, die Entdeckung von Talenten. Er bot dem verdutzten Sänger 400 Kronen Monatsgage, selbstverständlich bloß für den Anfang. Es wird bald mehr sein, und garantierte ihm eine glanzvolle Zukunft. Junger Mann, ich habe auch Richard Wagner eine glanzvolle Zukunft garantiert und habe mein Wort gehalten. Unterzeichnen Sie diesen Kontrakt auf ein Jahr. Pikawa unterschrieb. Hier bei Gogo, blieb in Prag, blieb bei der Mizi, die ihn doch gebeten hatte, nicht wegzufahren und dadurch beigetragen, dass er sich so schnell zum Bleiben verpflichtete. Aber die Mizi war, ein paar Wochen später erzählte es Trummer in Gegenwart Pikawas, lachend und belacht bei Gogo, bestochen gewesen. Bestochen vom Regisseur im strikten Auftrage Angelo Neumanns, des genialen Managers der deutschen Bühne. Ende von Abschnitt 59. Gelesen von Klaus Missfeld.